Ich seh nach meinen Worten noch langsam und dumpf hinterher. Kann's nicht gewesen sein, der da gesprochen hat. Ich fühl mich leer. Und ein Wort ist mehr wert als eine Woche voll Glück. Lass mich jetzt nicht im Stich, verrat mir den Trick, wie ich alles ungesagt machen kann. Wirklich das ist, was ich denke, ich kann's dir nicht sagen. Und so plötzlich gefragt, verliert meine Stimme das Tragende. Und ich lauf noch hinterher den einzelnen Sätzen, versuch sie zu erreichen, vor sich kriegen, dich verletzen, bin ganz außer Atem. Ich muss mich mal setzen. Ist doch alles nicht wahr. Dass du jetzt nur noch schweigst, was soll ich sagen? Ich kann dich verstehen. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Für mich scheint's Zeit zu gehen. Und dein Schweigen sagt mehr als jedes Wort von mir. Und ich stammle und bettle, doch du schiebst mich ganz sachte zur Tür. Mein Kopf mal berührt, ich würde so gern irgendwas spüren. In mein Auto gestiegen und los, in meinem Kopf regnet's weiter. Auch die Frage warum und weshalb, die bringt mich nicht weiter. Was ich gemacht habe, ist bekannt über Zeiten und Orte. Ich wäre nicht der Erste für berühmte letzte Worte.